Willkommen zurück. Wir sind immer noch beim G und eigentlich sind wir immer noch beim Goal, aber wir sind jetzt beim Go-Away-Limit. Und stellen Sie sich einfach mal eine etwas kuriose Schreibweise vor. Sie schreiben oben Go, so wie Englisch gehen, darunter ein großes A, darunter ein großes L, dann haben wir da Goal stehen und gleichzeitig können wir das ergänzen zu Go-Away-Limit. Das ist diese Untergrenze, wenn Sie von oben anfangen, oder diese Obergrenze, wenn Sie von unten anfangen. Und die ist enorm wichtig und die gilt es auch vorzubereiten. Wo sagen Sie, ist Schluss? Und das bedeutet nicht grundsätzlich Schluss für die gesamte Verhandlung, sondern für heute, für dieses Meeting, für dieses Gespräch, für dieses Telefonat. Da stellen Sie sich ein riesiges, großes Stoppschild auf. Und wenn Sie da rankommen, schon kurz bevor Sie dahin kommen, steigen Sie aus der aktuellen Verhandlungsrunde aus. Die Gefahr ist, und das erlebe ich immer wieder, dummerweise häufig im Nachgang, weil was schiefgelaufen ist und mich Klienten dann anrufen, Herr Böhnisch, mir ist da was missglückt, oder eben auch neue Kunden anrufen und sagen, wir müssen da noch irgendwas retten, weil sie ihr Stoppschild überfahren haben. Oder weil sie dummerweise keins richtig aufgestellt haben, sondern nur so eine wolkige Idee hatten, bis wohin sie gehen können. Wenn wir dann in diesem Zug drin sind und dann geht es so wie auf der Tischtennisplatte hin und her mit den Zugeständnissen, dann sind wir schnell dabei, dieses Stoppschild zu übersehen, wenn wir es nicht richtig fett aufgestellt haben. Und dann ist halt ein Prozent mehr weg, als sein müsste. Und wenn es um richtig Geld geht, dann ist ein Prozent auch richtig viel Geld. Also wenn wir von 1 Million reden, da ist halt ein Prozent schon namhaft Geld. Wenn es um 1% Gehaltserhöhung mehr oder weniger geht, das ist auf Dauer halt auch Geld. Können Sie haben oder nicht haben. Deshalb Go-Away-Limit, ganz wichtig, nehmen Sie das ernst, definieren Sie das für jeden einzelnen dieser ganz vielen Punkte, die Sie sich als Ziele für die Verhandlung gesetzt haben. Ja, und dann sind wir erstmal fürs G durch. In der nächsten Folge geht es dann um das erste A. Bis dahin, alles Gute.